Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema nach wie vor das Land der grollenden Bässe. Aktuelle Dubstep-Produktion am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Run the track! Ich erinnere mich noch gut, in den Anfängen des Techno gab es auch ein paar wirklich irre Produzenten, die dem Ganzen eine sehr humoristische Note verliehen haben, beispielsweise Technohead mit ihrem Track I Want to Be a Hippie. Wie komme ich drauf? Beispielsweise Major Lazer, einem der vielen Projekte des amerikanischen Produzenten Diplo, der hat auch sowas abgedrehtes, völlig schräges und kommt mit ähnlichen Überraschungen wie der Technohead-Titel in den 90ern. Jedenfalls die letzte Single Original Don, die auch Dubstep-Anleihen hat. Dubstep trifft Soul. Jedenfalls, wenn das englische Drum & Bass Label Hospital Records die Finger im Spiel hat. Gut auf den Punkt gebracht mit dem Produzenten Friction. Eine Wahnsinnsnummer, die viel Gefühl mit reinbringt, aber auch eine gehörige Portion Wahnsinn in ihrer hysterischen Überdrehtheit. Oh me. Thank you. Hinter King Midas Sound steckt der Londoner Soundtüftler Kevin Martin, der schon mit anderen Projekten wie The Bug oder Techno Animal auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt hat er mit dem Sänger Roger Robertson King Midas Sound ins Leben gerufen. Das erste Album Waiting for You war wirklich ein Ausflug ins düsterste Dub-Gefilde. Einige nennen das Dubstep, es könnte aber auch Trip-Hop sein. Das Album hat insgesamt eine sehr düstere Stimmung, die allerdings überhaupt nicht aufgesetzt wirkt, sondern irgendwie zeitgemäß. Wir hörten vom Sampler Steppers Delight Volume 2 King Midas Sound mit Crash and Burn. Wir haben in der ersten Stunde schon Number Nine Six mit ihrem episch schrägen Stück Nebulous gehört. Der folgende Song von Porter Robinson, der ebenfalls aus den USA schon stammt, könnte die Antwort darauf sein. Fängt auch an wie ein Trance-Song, wird aber dann gemeingefährlich. Alle Regler auf 11, auch wenn sie nur bis 10 gehen. Das ist hier Konzept und das Ganze noch durch einen Kompressor gejagt, damit die maximale Lautheit erreicht wird. Aber Porter Robinson punktet hier auch mit den leisen Stellen, damit der Wahnsinn dann auch wieder so richtig zur Geltung kommt. Vielleicht steckt auch eine Menge Zeitgeist in Stücken wie diesen. Porter Robinson mit Spitfire. Ich habe gerade schon das Phänomen Trance erwähnt. Einer der besten Songs dieses Genres im letzten Jahr kam von Above and Beyond mit Sun and Moon. Und dass Dubstep auch immer mehr die Musik der aktuellen Tanzflächen wird, zeigt alleine ein Blick auf die aktuelle Clublandschaft in den Großstädten. Was vor einigen Jahren nur die Musik von wenigen verstrahlten Dubstep-Fans war, mausert sich hier langsam zu einem Massenphänomen. Kaum eine angesagte Clubnacht, die nicht mit Dubstep wirbt. Kein Wunder, wenn wir also eine Trance-Nummer und Tanzflächenfüller wie den von Above and Beyond im Dubstep-Remix hören, hier bearbeitet von Distance. Wie würde es klingen, wenn Dubstep den Weg auf die nächste Café Del Mar Edition finden würde? Silky, britischer Produzent und Macher des Deep Medi Labels, liefert eine Antwort mit Ice Set und bringt den Chill-Out Sound in den Dubstep. Zurück in die finsteren Abgründe des Dubstep vom Sampler The Sound of Dubstep 2, der teilweise klingt wie die Musik zu einem Computerballerspiel. Ich glaube, das kommt dem folgenden Track auch sehr nahe. Hier sind zwei gemeingefährliche Produzenten am Werk. Einmal Noisier, die ja eh schon hart sein können, im Remix von 16-Bit. Also Vorsicht mit den Tieftönen. Noisier im 16-Bit-Remix mit Machine Gun. Immer mehr Dubstep-Produzenten kommen aus den USA und arrangieren ihre eigene Idee dieses Genres. Selbst Britney Spears hat schon mal Momente von Dubstep in ihren aktuellen Songs und Madonna wird bestimmt nicht allzu lange darauf auf sich warten lassen. Wie Mainstream und Dubstep klingen können, das führt Bass Nectar aus Kalifornien vor mit seinem Remix von dem Song Lights von Ellie Goulding. In den USA ist dieser Dubstep der neue Dancefloor, das heiße Ding auf den alternativen Festivals. Und bei der Fusion, die Bass Nectar vorführt, sind die Rockfans auch schnell mit dem Boot. We'll be right back. Hier hört man gut den Dub-Anteil von Dubstep und dabei ist der Song relativ alt. Vom Sampler 10 Tons Heavy von 2007, das war Vex D mit Crusher Dub. Einen habe ich bisher unerwähnt gelassen und er wird immer mit Dubstep in Verbindung gebracht. Burial aus London, der noch nie live aufgetreten ist, aber eine kleine Welle losgetreten hat. Denn sein Sound hat eine klare Handschrift und er ist eigentlich immer noch führend, was seine Produktion angeht. Sein letztes offizielles Lebenszeichen war eine digitale EP namens Street Halo, die im März letzten Jahres erschien. Gerüchten zufolge arbeitet er gerade an Remixen für Massive Attack, was auch wirklich super passt. Hören wir Burial mit NYC. Kito and Rachel Lee mit Run for Cover. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, in dem es um aktuellen Dubstep ging. Ich bin mal gespannt, wie sich das Genre weiterentwickelt. Da gibt es bestimmt noch die ein oder andere spannende Fusion. Hören wir bis zu den Nachrichten vom Sampler. This is Dubstep 2, noch Comics mit Be True im Burial Mix. Thomas Elber mal am Mikro und wünscht noch eine angenehme Nacht.